Ersten rufe so laut du kannst und halte dich nicht zurück, damit du dem Volk Israel seine Sünden und seine Untreue deutlich zeigst. Zweiter, obwohl sie mich jeden Tag suchen und so tun, als ob sie meine Wege kennen wollen, fordern sie nur gerechte Urteile von mir. Dritter, sie fragen, warum ich ihr Fasten nicht bemerke, während sie an ihren Fastentagen trotzdem Geschäfte machen und ihre Arbeiter hart unterdrücken. Vierter, ihr fastet nur, um zu streiten und mit Gewalt zu kämpfen, aber mit diesem Verhalten wird euer Gebet im Himmel niemals gehört werden. Fünfter, glaubt ihr wirklich, dass ich ein Fasten will, bei dem man nur den Kopf hängen lässt und traurig in der Asche sitzt? Sechster, das Fasten, das ich mir wünsche, bedeutet, dass ihr ungerechte Ketten löst und die unterdrückten Menschen endlich in die Freiheit entlasst. Siebter, ihr sollt euer Brot mit den Hungrigen teilen, arme Menschen in euer Haus aufnehmen und Fremde mit Kleidung versorgen, wenn sie frieren. Achter, wenn ihr das tut, wird euer Licht wie die Morgensonne strahlen, eure Heilung wird schnell beginnen und Gottes Herrlichkeit wird euch schützen. Neunter, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, sobald du aufhörst, andere zu unterdrücken oder böse Worte über sie zu verbreiten. Zehnter, wenn du den Hungernden hilfst und die Leidenden wirklich satt machst, wird dein Licht in der Dunkelheit leuchten wie der helle Mittag. Elfter, der Herr wird dich immer führen und dich sogar in trockenen Gegenden stärken, sodass du wie ein gut bewässerter Garten sein wirst. Zwölfter, deine Nachkommen werden die alten Ruinen wieder aufbauen, damit man dich denjenigen nennt, der Mauern repariert und Wege wieder bewohnbar macht. Dreizehnter, wenn du den Sabbat achtest und an diesem heiligen Tag keine eigenen Geschäfte machst, sondern ihn als eine große Freude betrachtest. Vierzehnter, dann wirst du Freude am Herrn haben, und er wird dich über die Berge führen und dir das Erbe deines Vorfahren Jakob geben.